بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Meine lieben Geschwister, machen wir weiter mit der 26. Frage, wo es heißt, was ist die Bedienung, was ist der Beweis aus Koran und Sunna, dass die Liebe eine Bedienung von La ilaha illallah ist? Und da bringt der Autor aus der Surat Al-Ma'idah den Vers, O die ihr glaubt, wer von euch von seiner Religion abkehrt? Also wenn ihr die Religion Allahs verlässt, was macht Allah subhanahu wa ta'ala? So bringt Allah Leute, die er liebt und die ihn lieben. Allahu Akbar. Und über diesen Vers kann man sehr viel reden. Aber es ist sehr interessant. Natürlich lieben die Menschen Allah. Aber dass Allah die Menschen liebt und diejenigen, die ihn lieben, liebt er auch. Allahu Musta'an. Das ist eine sehr schöne Sache. Aber das an einer anderen Stelle, inshallah ta'ala. Hier der Beweis ist, und die ihn lieben. Die ihn lieben. Das ist sehr, sehr wichtig. Und dann bringt er den Hadith von Anas aus Bukhari Muslim, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, oder in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wer immer diese drei Eigenschaften besitzt, der hat die Freude oder die volle Freude im Glauben geschmeckt. Der hat das. Wer diese drei hat, der hat die Süße des Glaubens erreicht. Was sind diese drei Sachen? Das erste ist, wenn seine Liebe zu Allah und seinem Gesandten stärker ist als seine Liebe zu allem anderen. Also, dass ihm Allah und sein Gesandter lieber sind als alles andere. Dass seine Liebe zu Allah und seinem Gesandten stärker ist, höher ist, mehr ist als seine Liebe zu seiner Frau, zu seinen Kindern, zu seinem Vermögen, zu dieser Welt, zu alles anderem einfach. Das ist hier der Beweis eben, dass die Liebe eine Bedingung von La ilaha illallah ist. Und die anderen Sachen im Hadith, die zweite Eigenschaft ist für die Süße im Glauben, wenn er einen anderen Muslim oder eine andere Muslime, also wenn er einen anderen Menschen nur für Allah liebt, wenn seine Liebe zu einem Menschen nur Allah gewidmet ist, also du liebst deinen Bruder im Islam, deine Schwester im Islam, nur weil du Allah liebst, beziehungsweise weil er auch Allah liebt. Und die dritte Kategorie oder der dritte Punkt ist, und wenn er den Rückfall zum Unglauben genauso verabscheut, wie er ins Feuer geworfen werden. Also er hasst es, zurück in den Unglauben, in den Kufr, in die Jahiliyyah, in diese Angelegenheiten zu fallen, die er vor dem Islam war, so wie er es hasst, ins Feuer zu kommen. Ja. Das heißt, wiederum ein Beweis, er liebt den Glauben, er liebt die Rechtleitung und er liebt Allah subhanahu wa ta'ala. Und diese Sachen sind ein Beweis für die Liebe als Bedienung von La ilaha illallah. Barakallahu fikum, fajazakum khairan, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.